Heute mit Pastor Joseph Prince. Freunde, im Evangelium liegt eine solche Kraft, dass Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums in Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Bestimmter Artikel, die Kraft. Das Wort für Kraft hier ist das Wort Dunamis, wovon unser Dynamit abgeleitet ist. Dunamis. Es ist die Dunamis Gottes zu eurer Errettung. Und Errettung, auf Griechisch Soteria, ist ein großes Wort. Darin stecken Unversehrtheit, Gesundheit, Vollständigkeit, Erhaltung und Wohlergehen. Soteria. Was ist die Kraft Gottes? Was ist die Kraft Gottes? Die Bibel sagt, das Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Aber wir haben heute als Christen das Problem, dass wir nicht mehr das Evangelium hören, das Paulus gepredigt hat. Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Offensichtlich hatten also irgendwelche Kräfte versucht, Paulus einzureden, er müsse sich dafür schämen, das Evangelium zu predigen. Sonst hätte er das nicht sagen müssen. Paulus wurde für das Evangelium angegriffen. Er sagt, ich schäme mich nicht für dieses Evangelium, denn dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zu eurer Vollständigkeit, zu eurer geistigen Unversehrtheit, zu eurer Erhaltung. Es geht dabei nicht nur um ewiges Leben, das Leben nach diesem Leben mit Gott im Himmel. Es geht um mehr als das. Es geht um Erhaltung, um Vollständigkeit, um Gesundheit. Das ist der Name Jeschua. Der Name Jesus bedeutet Rettung. Jeschua ist das hebräische Wort für Soteria. Auf Griechisch Jesus. Die Bibel sagt uns im nächsten Vers, in diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Nicht die Sündhaftigkeit des Menschen, sondern die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wenn wir heute das Evangelium hören, hören wir viel über die Sündhaftigkeit des Menschen. Aber das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, bringt das Geschenk der Gerechtigkeit ans Licht. Wir hören heute viele verschiedene Evangelien, doch denken wir an die Reformation, an den Reformator Martin Luther oder Charles Spurgeon und all die anderen großen Reformatoren. Das waren echte Evangelikale. Sie predigten die Rechtfertigung durch Glauben. Wenn man aber heute über Rechtfertigung oder Gerechtigkeit durch Glauben predigt, wird man angesehen, als würde man ein neues Evangelium predigen. Manche sagen, Pastor Prince predigt, dass man aus Gnade durch Glauben gerecht wird. Aber es gibt doch auch die Werke. Es ist beinahe, als würden sie mir dieses Evangelium zuschreiben. Dabei wäre ich der Erste, der Angst bekäme, wenn ich der Einzige mit dieser Offenbarung wäre. All das ist nicht neu für diese Welt. Damals, während der Zeit von Martin Luther, während der Zeit von Paulus und den ersten Christen, kannten sie alle die Gerechtigkeit durch Glauben. Aber heute ist das Ganze in der christlichen Welt ganz verkehrt herum. Wenn man Gerechtigkeit durch Glauben predigt, betrachten sie einen mit Misstrauen. Kein Wunder, dass die Kraft fehlt. Wir predigen ein anderes Evangelium, wir predigen einen anderen Jesus. Was für einen Jesus kennen wir? Ich habe gerade vor kurzem etwas dazu gelesen. Wer von euch weiß, dass Angst und Unglaube Sünden sind? Wer von euch weiß das? Es geht also nicht nur um Ehebruch und die großen Sünden, okay? Welche beiden Gruppen von Menschen werden zuerst in den Feuersee geworfen? Hast du die Offenbarung gelesen? Wer sind die ersten beiden Gruppen? Die ersten sind die Furchtsamen. Und die zweiten, die Ungläubigen. Noch vor den Ehebrechern, den Unzüchtigen und denen, die die Lüge lieben und leben. Vor all diesen Menschen kommen erst einmal die Furchtsamen und die Ungläubigen. Und doch heißt es in meiner Bibel, dass sich auch Menschen fürchten, die gerettet sind. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus am Tag der Auferstehung in dem Raum erschien, in dem die Jünger versammelt waren. Er erschien in ihrer Mitte. Sie hatten ihn nicht erwartet. Sie hatten Angst und versteckten sich aus Furcht vor den Juden. In der Bibel steht in Johannes 20, aus Furcht vor den Pharisäern. Furcht ist eine Sünde. Und doch erschien Jesus in ihrer Mitte und sagte, Frieden, Shalom. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Kein Wort über ihre Furcht. Mich hat man gelehrt, dass Gott nicht mit uns spricht, wenn wir in Furcht oder in Sünde leben. Dass er uns dann nicht erscheint. Dass er dann nicht mit uns geht, dass er sich uns dann nicht offenbart. Aber das passt nicht zu dem, was wir in der Bibel lesen. Die Jünger von Jesus hatten alle echte Probleme, während er mit ihnen unterwegs war. Aber wir sehen nie, dass Jesus keine Gemeinschaft mit ihnen gehabt hätte. Ich meine, Matthäus war ein Zolleinnehmer. Es ist interessant, dass Matthäus, der Zolleinnehmer, in seinem Evangelium, dem Matthäusevangelium, schrieb, dass er ein Zolleinnehmer war. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach, und er verließ alles. Ein Zolleinnehmer war jemand, der sein Land verriet. Als Jesus Matthäus dazu berief, sein Jünger zu werden, war Petrus, der Matthäus hatte Zoll zahlen müssen, bestimmt nicht begeistert darüber. Was meinst du, woher die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Geschichte von dem älteren und dem jüngeren Bruder kommt? Es gab auch alle möglichen Streitereien zwischen den Jüngern, zum Beispiel darüber, wer der Größte ist. Und trotzdem verließ Jesus sie nie. Ich will damit sagen, dass Jesus gekommen ist, um für immer bei uns zu sein. Das Evangelium war im Alten Testament noch nicht offenbart. Es war verborgen. Schaut her, wir lesen in Römer 16, wie Paulus den Römerbrief beendet. Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium, er nennt es mein Evangelium, weil Gott es Paulus offenbart hat, und der Verkündigung von Jesus Christus. Jedes wahre Evangelium stellt Jesus in den Mittelpunkt. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Mit anderen Worten, dieses Evangelium war im Alten Testament ein Geheimnis. Und eigentlich nicht nur im Alten Testament, sondern von ewigen Zeiten her. Im Griechischen steht hier das Wort Chronos, Zeit. Daher kommt auch chronologisch, versteht ihr? Das Jetzt, sagt jetzt, das Jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Das Evangelium ist jetzt offenbar gemacht worden. Es ist keine neue Idee von Joseph Prince. Joseph Prince hat es nur wiederentdeckt. Und weißt du was? Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ich würde mir große Sorgen machen, wenn ich etwas ganz Neues hören würde, das noch kein anderer vor mir gehört hat. Ich hätte wirklich Angst. Aber Gott sei Dank kann man das Evangelium in der Kirchengeschichte erkennen. Und je weiter man zurückgeht, desto mehr sieht man es in seiner Reinheit. Als Paulus das Evangelium predigte, wurde er falsch verstanden. Sie dachten, er würde sagen: Lasst uns mehr sündigen, damit die Gnade umso größer wird. Man warf ihm vor, dass er sagen würde: Lasst uns mehr sündigen, damit die Gnade größer wird. Aber das hat Paulus nicht gesagt. Paulus sagte: Wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade im Überfluss vorhanden. Wir sehen den Zustand der Welt heute. Die Menschen sagen, dass den jungen Leuten nicht mehr zu helfen sei mit ihren sozialen Medien und all dem, was es heute so gibt. Aber hört zu, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade im Überfluss vorhanden. Glaubt mehr an Gottes Gnade als an die Sünde der Menschen. Glaubt mehr an den zweiten Adam als an den ersten Adam. Pastoren und Leiter, glaubt mehr an das, was Christus getan hat, als an das, was Adam getan hat. Auch bei unseren jungen Leuten sollten wir auf die Gnade schauen, die im Überfluss vorhanden ist. Amen. Paulus muss das so eindringlich gepredigt haben wie ich gerade, dass man ihn missverstand und dachte, er würde sagen: Lasst uns mehr sündigen, damit es mehr Gnade gibt. Das Interessante ist, warum wird dieser Vorwurf nicht gegen viele Prediger von heute erhoben? Warum wirft uns heute, wenn wir das Evangelium predigen, niemand mehr vor, wir würden sagen: Lasst uns mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Denn das haben sie Paulus vorgeworfen. Der große Theologe Martin Lloyd-Jones sagt: Niemand wirft uns vor, was sie Paulus vorgeworfen haben, weil wir nicht das gleiche Evangelium predigen, das Paulus gepredigt hat. Paulus sagt: Es ist mein Evangelium, und es war verborgen. Jetzt aber ist es offenbar gemacht worden und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden. Gott hat befohlen, dass dieses Evangelium bei allen Heiden bekannt gemacht wird. Amen. Gott hat befohlen, dass dieses Evangelium, das verschwiegen war von ewigen Zeiten her, jetzt offenbar gemacht und allen Heiden bekannt gemacht wird. Und wozu? Zum Glaubensgehorsam. Was ist Glaubensgehorsam? Die Leute sagen Sachen wie: Wer Gnade predigt, predigt nicht Gehorsam. Hört zu. Im Alten Testament, unter dem Gesetz, war Gehorsam die Grundlage für jeden Segen. Doch unter der Gnade werden wir erst von Gott gesegnet, und Gehorsam ist die Frucht daraus. Im Alten Testament musste man gehorchen, bevor Gott einen segnete. Aber unter der Gnade segnet Gott einen zuerst und dann ist die Frucht gehorsam. Als Jesus kam, war er voller Gnade. Er bewertete Menschen nie, bevor er sie heilte. Er machte nie Abstufungen. Er sagte nie, wer sich mit seinem Ehepartner gestritten hat, muss sich erst hier hinstellen, bevor ich ihn heile. Und alle, die während meiner Predigt geschlafen haben, müssen sich dorthin stellen. Ihr kommt als Letzte dran. Oder? Und wer auf seinen Bruder zornig ist und nicht neben ihm sitzen will, muss sich hier hinstellen. Bringt das erst in Ordnung, bevor ich für euch bete. Nein, das tat er nie. In der Bibel steht, alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Alle, die in Sünden und Abhängigkeiten und anderen Dingen gefangen waren, sie wurden alle gesund. Denn seine Gnade ist größer als die Sünde. Manche sagen, die Erweckung wurde durch Sünde aufgehalten. Wenn Sünde eine Erweckung aufhalten könnte, würde die Erweckung gar nicht erst beginnen. Erweckung beginnt dort, wo es viel Sünde gibt. Nein, eine Erweckung wird aufgehalten, wenn der Mensch Gesetze einführt, wenn der Mensch die Gebote hervorholt. Das lässt das Wirken des Geistes versiegen. Freunde, ich stehe hier, um euch eine gute Nachricht zu bringen. Ihr seid nicht durch eure Leistung gerecht. Ihr seid durch das gerecht, was Jesus getan hat. Und Glaubensgehorsam ist nicht der gesetzliche Gehorsam, den so viele wieder einführen wollen. Glaubensgehorsam heißt, das Richtige zu glauben. Glauben. Wer das Richtige glaubt, wird auch das Richtige tun. Wer das Richtige glaubt, wird auch das Richtige tun. Es gibt so viele Predigten darüber, wie man richtig lebt, den richtigen Charakter entwickelt und das Richtige tut. Aber wisst ihr was? Es wird so wenig das Richtige getan. Nicht, weil die Menschen böse sind, sondern weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Weil ihr Glaubenssystem nicht verändert worden ist. Die Gerechten werden durch Glauben leben. Man kann es so sagen, die Gerechten werden durch den richtigen Glauben leben. Wenn du das Richtige glaubst, dann setzt du damit die Kraft Gottes frei. Wenn du an das wahre Evangelium glaubst, wenn du das Richtige glaubst, dann wirst du auch richtig leben. Hörst du? Dann erzielst du die richtigen Resultate, und zwar mühelos. Kommen wir zu Römer 5. Das alles führt zu einem bestimmten Punkt. Römer 5. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, wer ist damit gemeint? Adam. Die vielen zu Sündern gemacht worden sind, deswegen wird im Himmel Adams Wohnung in einer eigenen Ecke mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen liegen. Es werden nämlich alle nach ihm suchen, weil er diese Tragödie über die Welt gebracht hat. Nein, nein, so ist es im Himmel nicht, okay? Wir werden das Böse vergessen, das wir alle getan haben. Aber in der Bibel steht, dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Warum sind wir Sünder? Soll ich es noch einmal sagen? Wir sind Sünder, weil Adam gesündigt hat. Adam hat gesündigt und uns alle zu Sündern gemacht. Also sündigen wir, weil wir Sünder sind. Könnt ihr mir folgen? Okay, und auf die gleiche Weise, heißt es in der Bibel, werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Gut, Freunde, ich frage zuerst alle, die hier unten sitzen. Wessen Gehorsam hat euch zu Gerechten gemacht? Der von Jesus. Gut, jetzt alle auf der ersten Empore hier. Wessen Gehorsam? Der von Jesus. Und alle ganz oben. Wessen Gehorsam? Ich liebe es, wenn dieser Name verkündet wird, denn es geht immer um ihn, nicht um uns. Wir richten unsere Gedanken auf seinen Gehorsam. Aber Pastor Prinz, was ist mit unserem Gehorsam? Mach dir keine Sorgen um unseren Gehorsam. Wenn du dich freust, weil du gehorsam bist, dann wirst du auch niedergeschlagen sein, wenn du ungehorsam bist. Wenn du denkst, dass du an einem Tag die besondere Gunst Gottes genießt, weil du gehorsam bist, wirst du auch denken, dass du Gottes Gunst nicht mehr genießt, weil du ungehorsam bist. Du schaust auf deinen Gehorsam oder Ungehorsam. Aber Gott sagt, schau nicht auf dich, es geht um mich, um meinen Sohn. Gott sagt, durch den Gehorsam des einen, durch seinen Gehorsam wurdest du gerecht gemacht. Und niemand kann diesen Gehorsam anrühren. Kann der Teufel meinen Gehorsam beeinflussen? Nun, vielleicht bin ich heute gehorsam und ihr alle seid gehorsam, weil ihr im Gottesdienst sitzt. Jetzt könnt ihr euch gut fühlen, aber wenn ihr glaubt, dass Gott eure Gebete hört und ihr seine Gegenwart spürt, weil ihr Gott heute gehorcht habt, dann werdet ihr auf die gleiche Weise morgen niedergeschmettert sein. Es ist also nicht unser Gehorsam oder Ungehorsam, sondern der Gehorsam des einen, der uns alle gerecht macht. Gott hat das von uns losgelöst, damit wir uns immer auf seinen Gehorsam konzentrieren können. Das ist der Inbegriff von geistlichem Kampf. Im geistlichen Kampf geht es darum, dass der Teufel dich dazu bringen will, auf dich selbst zu schauen. Auf deine Gedanken, deine Taten, deine Worte. Es ist so schmerzhaft, immer mit sich selbst beschäftigt zu sein. Wer von euch weiß das? Wir sind alle so sehr mit uns selbst beschäftigt, aber Gott will, dass wir uns in dem Maß, in dem wir uns mit uns selbst beschäftigen, mit Jesus beschäftigen. Du glaubst nicht, dass du mit dir selbst beschäftigt bist? Wessen Gesicht schaust du auf einem Gruppenfoto zuerst an? Sag ich doch. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber es zeigt uns, dass wir mit uns selbst beschäftigt sind. 2. Korinther 10 zeigt uns, wie der geistliche Kampf aussieht. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sie sind nicht greifbar, nicht materiell, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und diese Festungen sind nicht irgendwo dort oben im Himmel, sie sind in unseren Gedanken. Nächster Vers. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Mit anderen Worten, was ist der Gehorsam Christi? Durch den Gehorsam des einen wurden wir alle gerecht gemacht. Und das ist der Inbegriff des geistlichen Kampfes. Der Teufel will, dass du nicht mehr an den Gehorsam des einen denkst, sondern dich wieder mit deinem eigenen Gehorsam beschäftigst. Oder deinem Ungehorsam. Das ist geistlicher Kampf. Und diese Gedankengebäude musst du einreißen. Viele von ihnen klingen religiös. Aber du sollst sagen, es geht nicht um meinen Gehorsam. Nimm deine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Es ist sein Gehorsam. Unter den Gehorsam Christi. Du kannst deine Gedanken nicht dazu bringen, zu gehorchen. Aber du kannst deine Gedanken unter seinen Gehorsam bringen. Der Teufel kommt zu dir und sagt, bevor du Heilung für deinen Körper empfangen kannst, bevor du das Abendmahl feiern kannst, bist du denn gehorsam gewesen? Bist du gehorsam gewesen? Und auch nachdem du gehorsam warst, bist du gehorsam genug gewesen? Denn es ist nie genug. Solange es um dich geht, ist es nie genug. Du musst also zu seinem Gehorsam zurückkehren, zu dem, was er getan hat, nicht zu dem, was du getan hast, nicht zu dem, was du tust oder was du nicht getan hast. Der Teufel will dich immer dazu bringen, dass du auf dich blickst. Und er macht das so raffiniert. Ich sage dazu, er kommt nicht mit roter Unterwäsche. Das wisst ihr, oder? Das wäre sonst Superman. Der mit der roten Unterwäsche ist ein anderer Typ. Der Teufel kommt ganz unauffällig. Er manipuliert deine Gedanken. Er schleicht sich in deine Gedanken und setzt dir das Personalpronomen Ich in den Kopf. Er sagt nicht, du bist ein Loser. Er sagt, ich bin ein Loser. Er setzt dir den Gedanken in den Kopf. Dann denkst du, ich bin ein Loser. Ich habe immer Pech. Ich bin nutzlos. Mit mir ist es hoffnungslos. Ich habe nie Glück. Ich weiß, wir sagen dieses Wort in unserer Gemeinde nicht, aber viele Menschen dort draußen tun es, nicht wahr? Selbst Christen. Ich bin verhext. Ich bin süchtig. Ich bin pervers. Er sagt nicht, du bist das. Er sagt, ich. Oft flüstert der Teufel dir diesen Gedanken mit dem Personalpronomen Ich ein. Dann verpasst er dir eine Kopfnuss und sagt, und du nennst dich Christ? Nimm das nicht als deine Gedanken an. Manchmal hörst du vielleicht Gotteslästerungen, sogar während der Lobpreiszeit. Du musst nicht die Hand heben, wenn du das kennst. Du hörst Gotteslästerungen und Flüche in deinen Gedanken. Übernimm keine Verantwortung dafür. Lobe Gott einfach weiter. Viele hören dann auf und nehmen die Hände runter, wenn sie solche Gedanken wahrnehmen. Dann hat der Teufel dich erwischt. Er will nicht, dass du Gott lobst. Also lässt er diese Gedanken auf deinen Kopf los. Manchmal kommen sie vom Teufel und oft ist das so. Und manchmal einfach von deinem Fleisch. Dein Fleisch ist gekreuzigt worden. Es ist tot, okay? Aber manchmal kann man das Fleisch trotzdem noch hören, wie zum Beispiel das Glockengeläut einer Kirche. Die Glocken läuten vielleicht 50 Mal, aber wenn sie aufhören, hört man sie oft noch weiter. Das Fleisch ist gekreuzigt worden, aber sein Lebensstil ist immer noch da. Es setzt dir schlechte oder gotteslästerliche Gedanken in den Kopf. Oder der Teufel setzt dir diese Gedanken in den Kopf. Und wenn du sie annimmst, dann gerätst du in einen Abwärtsstrudel. Wie kann ich nur so etwas denken? Und dann nimmst du die Hand runter. Oh Gott, vergib mir, Gott, vergib mir. Du hebst deine Hand wieder und dann kommt wieder ein Gedanke. Ich mag Joseph Prince nicht. Versteht ihr? Aber wenn du schlechte Gedanken hast, dann denk daran. Das sind nicht deine Gedanken. Wenn jemand in deiner Gegenwart Gotteslästerungen ausspricht, hörst du das. Aber du musst nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn jemand in deiner Gegenwart schlimme Worte sagt, liegt das nicht in deiner Verantwortung, aber du hörst es. Du hörst es. Die beste Form des Widerstandes gegen den Satan ist ignorieren. Du musst ihn nicht einmal zurückweisen. Es gibt auch Zeiten, in denen das nötig ist, das verstehe ich. Aber die beste Form des Widerstands ist ignorieren, denn der Teufel ist stolz. Das war der Grund für Luzifers Fall. Er will Aufmerksamkeit. Vor vielen Jahren, als ich als junger Christ mit meinen schlechten Gedanken zu kämpfen hatte, sagte ein älterer Christ, der es gut meinte, weise diese Gedanken zurück, weise den Teufel zurück. Und so sagte ich das den ganzen Tag, ich weise das im Namen von Jesus zurück. Meine Freunde gingen mir aus dem Weg. Wenn ich die Straße entlang ging, sagte ich die ganze Zeit, im Namen von Jesus weise ich diesen Gedanken zurück. Die Leute wichen mir lieber aus. Was für ein Zeugnis für Jesus. Satan, ich weise dich zurück. Und nicht nur das. Wisst ihr noch, wie es war, als bei uns die Predigt vor der Lobpreiszeit kam? Der Lobpreisleiter wies die ganze Zeit Satan zurück. Und das noch bevor wir Gott gelobt hatten. Obwohl ich den Gedanken des Teufels nicht nachgab, wies ich ihn Tag und Nacht zurück. Und er freute sich. Er war gebunden, aber er war zufrieden. Immerhin schenken sie mir Aufmerksamkeit. Immerhin hat er nur an mich gedacht. Hört ihr, Freunde? Die beste und wirkungsvollste Form des Widerstands besteht darin, ihn zu ignorieren. Wenn er zu dir sagt, hey, dieser Kellner hat dich schlecht behandelt, gib ihm kein Trinkgeld, dann gib ihm ein größeres Trinkgeld, ignoriere den Gedanken. Manche sagen, widersprich ihm, nein, sag stattdessen etwas Gutes, ignoriere den Gedanken, lehne dich dagegen auf. Ihr wollt Rebellen sein? Rebelliert gegen den Teufel! Na los, rebelliert! Ignoriert den Gedanken! Ich habe das vor vielen Jahren gelernt, als ich eine Baustelle sah mit ein paar Bauarbeitern und ein paar hübsche Mädchen vorbeikamen. Ihr wisst, wie Bauarbeiter sind, oder? Sie hören auf zu arbeiten und machen so. Aha, jetzt fühlt sich jemand ertappt. Aber die coolen Mädchen gehen auf ihren High Heels einfach weiter. Sie schwatzen weiter mit ihren Freundinnen und lachen und ignorieren die Männer. Diese Männer trifft es am meisten, wenn man sie nicht beachtet. Sie wollen nur Aufmerksamkeit. Sie wollen gar keinen Kuss von dir. Sie wollen deine Aufmerksamkeit. Sie finden irgendwie ihren Spaß daran, wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Aber was machen die Uncoolen unter den Damen? Habt ihr das schon mal gesehen? Sie drehen sich um. Das habe ich auch schon gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Die beste Form des Widerstandes besteht darin, die Gedanken des Teufels einfach zu ignorieren. Wenn er sagt, ich bin pervers, fängst du an zu denken, vielleicht bin ich wirklich pervers. Oder ich bin süchtig. Ich bin krank, ich bin immer krank. Er sagt immer, ich bin immer krank. Wenn du das für dich annimmst, fängt dein Körper an, darauf zu reagieren. Nein, Blick von dir weg.